Kundgabe 6363. Empfangen durch Bertha Dodde am 23.09.1955. Verbindung mit Jesus Christus in jeder Not. Ihr Menschen müsset euch innig verbinden mit Jesus Christus, wollet ihr euch frei machen von allen Fehlern und Schwächen, von Lastern und Begierden, von Untugenden aller Art, wollet ihr vollkommen werden. Er allein kann euch dabei helfen, und er tut es, so wie ihr ihn darum angehet und damit bezeuget, dass ihr an ihn glaubet als göttlichen Erlöser. So wie ihr also zu kämpfen habt, so wie ihr innerlich unzufrieden seid mit euch selbst, wendet euch nur an ihn, denn er hat Verständnis für jegliche menschliche Schwäche, weil er selbst als Mensch Jesus über die Erde gegangen ist. Er hat aber auch das Mittel, euch zu helfen. Er stärkt euren Willen und gibt euch die dazu nötige Kraft aus seinem Gnadenschatz, den er für euch erworben hat durch seinen Tod am Kreuz. Ihr werdet den Weg zu ihm nicht vergebens gehen. Ihr werdet sichere Hilfe erfahren, wenn ihr nur Hilfe begehret. Und so müsstet ihr es euch stets angelegen sein lassen, die Verbindung mit ihm herzustellen und zu erhalten. Niemand sonst kann euch Hilfe gewähren. Er allein kann es und will es auch, weil er selbst es will, dass ihr frei werdet von allen Fesseln, die euch herabziehen, weil er selbst es will, dass ihr die einstige Vollkommenheit wieder erreichet, damit er euch aufnehmen kann in sein Reich, wenn ihr diese Erde verlassen müsstet. Er will, dass ihr zurückkehret in euer Vaterhaus, um wieder selig zu sein, wie ihr es waret im Anbeginn. Und darum wird er auch alles tun, um euch diese Rückkehr zu ermöglichen. Und er wird es nicht an Gnadengeschenken fehlen lassen, denn er ist darum zur Erde herabgestiegen, um euch zu helfen, weil ihr allein nicht mehr fähig waret, den Aufstieg zum Licht zurückzulegen. Er ist für euch Menschen gestorben am Kreuz, und er will dieses Opfer nicht umsonst gebracht haben. Er will, dass alle Menschen der Gnaden des Kreuzesopfers teilhaftig werden, dass sie alle zu dem Ziel gelangen, für das er sich selbst geopfert hat. Doch ihr müsstet selbst zu ihm kommen, ihr müsstet euch ihm in eurer Not anvertrauen und um seine Hilfe bitten, und sie wird euch werden. Darum solltet ihr euch stets seiner Gegenwart bewusst werden. Ihr brauchet ihn nur in Gedanken zu euch zu rufen, und er wandelt neben euch auf allen euren Wegen. Die gedankliche Verbindung mit ihm sichert euch auch seine Gegenwart. Und so Jesus Christus euch nahe ist, sprechet mit ihm wie mit einem Bruder und entäußert euch. Alles, was euch drückt, traget ihm vor, aber lasset eure Bitten mehr geistiger Art sein, wenngleich ihr auch in irdischen Nöten vollste Unterstützung findet. Doch gedenke zuerst des Zustandes eurer Seele, und so ihr Mängel entdecket, tretet zuversichtlich vor Jesus Christus hin mit der Bitte, dass er euch frei mache von jeglicher Fessel, von jeglichem Übel, das euch trennet von ihm. Gehet so vertraut um mit Jesus Christus wie mit eurem Bruder und scheuet euch nicht, auch eure geheimsten Fehler und Sünden aufzudecken. Seine Liebe ist unendlich und er wird sie euch vergeben und euch verhelfen zu völliger Freiheit, weil ihr ihn anerkennet, weil ihr an ihn glaubet und an sein Erlösungswerk. Doch niemand wird selbst fertig mit seinen Fehlern und Lastern, der ihn ausschaltet in seinem Leben, der nicht das Erlösungswerk Jesu und die Menschwerdung Gottes in ihm anerkennt. Denn ihm mangelt jegliche Kraft und auch der Wille ist schwach, ernstlich das Werk der Umgestaltung seines Wesens in Angriff zu nehmen. Er wird nichts erreichen können, bevor er sich nicht dem göttlichen Erlöser anvertraut. Denn jeder, der frei werden will aus der Gewalt des Gegners von Gott, der muss zu Jesus Christus rufen und sich ihm vollgläubig übergeben. Dann erst kann er gerettet werden. Dann erst hat er die Kraft, sich zu wandeln, um erlöst eingehen zu können in das geistige Reich, um endgültig zurückkehren zu können in das Vaterhaus. Amen.